Kapitel 5 Hörverständnis. In einer kleinen Stadt in der Nähe findet ein Pferdemarkt statt. Da kann ich sicher auch etwas verdienen, sagt sich Faust. Er geht in den Stall, nimmt eine Handvoll Heu und spricht. Nicht mehr Heu, ein Pferd soll's sein, das sag ich dir. Mit Satans Gruß muss alles werden, was es muss. Nun stell dich her und sei ganz mein. Schon steht ein schöner Brauner vor ihm. Faust reitet das Tier zum Markt. Viele Käufer kommen und wollen das Pferd. Der Preis steigt. Schließlich verkauft Faust das Tier für 40 Taler. Der Käufer glaubt, ein gutes Geschäft gemacht zu haben und will schon fortreiten. Da ruft Faust ihm nach. Pass auf, in den ersten 2 Tagen darfst du mit dem Tier nicht durch Wasser reiten. Ja, schon gut, antwortet der Käufer und ist weg. Auf dem Weg nach Hause kommt er an einen Fluss. Die Brücke ist kaputt. Er muss durchs Wasser. Hü! Er denkt schon nicht mehr an das, was ihm Faust gesagt hat, und reitet in den Fluss. Auf einmal ist das Pferd unter ihm weg. Er hat nur Heu zwischen den Beinen. Was ist das? Er schwimmt an Land. Das ist Hexerei, sagt er sich und läuft in die Stadt zurück, so schnell er kann. Er findet Faust im Gasthaus. Da liegt er auf einer Bank. Schläft er? Hey, aufstehen, ruft er. Faust reagiert nicht. Da packt der Mann ihn am Fuß. Hey! Er hat den Fuß in der Hand. Was ist das? Was ist das, oh Gott? Schreit er jetzt. Es kommen Leute. Der Teufel, der Teufel! Er läuft, Faust Fuß in der Hand, aus dem Haus, aus der Stadt und niemand hat ihn mehr gesehen. Da kommt auch Faust aus dem Gasthaus. Auf 2 Füßen. Was hat der denn nur? Hat er den Teufel gesehen?